Zukunftsminister, Präsidentin von einem Staat, der im Rüstungsgeschäft prozentual die Finger hat. Du kannst Kardinal sein, schön feierlich und fett, oder frommer Pfarrer mit Zölibat und Doppelbett. Und das kann er nicht mit Holle. Nee, das kann er nicht mit Holle. Jammer doch beim Teufel und froh, der liebe Gott. Und der sagt, nix mit Holle. Du kannst schache Sportler sein, halt dich fit mit ISO starr. Bist du fauler Hund, leicht nackig an der Saar. Du kannst Börse Schwindler sein mit Immobilie in der Schweiz, oder Hausbesitzerin zerfressen falsch vom Geist. Und du kannst nicht mit Holle. Nee, das kannst du nicht mit Holle. Jammer doch beim Teufel und froh, du liebe Gott. Und der sagt, nix mit Holle. Den trinkt aus der Mokka-Tass, der Onner aus dem Humbel. Den, der geht in Seide und der Onner lauft in Lumbe. Den, der frisst nur hartes Brot, der Onner Kaviar. Den, der fahrt mit dem Fahrrad und der Onner Jaguar. Und der Konner nicht mit Holle. Nee, der Konner nicht mit Holle. Liebe Gott, und der sagt, nix mit Holle. Du kannst technisch fit sein, zum Beispiel Ingenieur oder Menschenkenner, Psychologe oder Friseur. Du kannst Schachre Popstar sein mit 3 goldenen LPs oder Fernsehquizmaster mit einem teuren Toupet. Und das kann er nicht mit Holle. Das kann er nicht mit Holle. Jammer doch beim Teufel und froh, du liebe Gott. Und der sagt, nix mit Holle. Der große Brecher backt. Oder bist du Metzger, der die fette Drecksei schlacht. Du kannst Schache Säufer sind im Mondel und Flaschbrit. Oder Zeuge Jehova, Mormone oder Schäts. Und du kannst nix mit Holle. Nee, du kannst du nix mit Holle. Jammer doch beim Teufel und froh, du liebe Gott. Und der sagt, nix mit Holle. Jammer doch beim Teufel und froh, du liebe Gott. Und der sagt, nix mit Holle. Jammer doch beim Teufel und froh, du liebe Gott. Und der sagt, nix mit Holle. Okay. Ich hoffe, hier kommt keiner Englisch. Das nächste Stück ist nämlich kein Englisch. Nee, kein Englisch. Das war für den internationalen Markt gedacht, aber das hat bisher noch nicht geklappt.